Hörübung zu Kapitel 2, Abschnitt C. Thema: Die Kunst des Scheiterns. Alle reden immer von Gewinnern. Wir reden heute mal über Verlierer, Misserfolge und das Scheitern. Zu Gast ist bei uns heute der Psychologe Dr. Friedrich Naumann. Herzlich willkommen. Guten Tag. Meine erste Frage gleich zum Thema. Ist das Scheitern ein Tabu in unserer Gesellschaft? Ja und nein. Nein, was die Kunst betrifft. In Romanen und Filmen ist das Scheitern eines der wichtigsten Themen und Verlierer sind oft die Hauptpersonen. Die Kunst kann ohne das Scheitern ihrer Protagonisten eigentlich gar nicht leben. Anders verhält es sich im Alltagsleben. Das Versagen ist in unserer Gesellschaft kein Thema. Es ist tatsächlich ein Tabu. Es wird aus unserem Leben ausgeblendet. Misserfolge oder Karriereknicks werden nicht erwähnt. Mit Verlierern zeigt man sich nicht gerne. So, als ob das Verlieren ansteckend wäre. Was ist eigentlich so schlimm am Scheitern? Nun, Scheitern ist im Grunde genommen eine Lebenserfahrung, die jeder Mensch macht. Auf unterschiedliche Weise natürlich. Scheitern kann heißen, als Schüler schlechte Zensuren zu bekommen oder an einer Universität nicht angenommen zu werden oder nicht den richtigen Partner zu finden oder ein Projekt in den Sand zu setzen oder arbeitslos zu werden und so weiter. Für jeden zerplatzt mal ein Traum oder ein Plan muss verworfen werden, weil er unrealisierbar ist. Doch in unserer Gesellschaft zählen nur die Erfolge. Unmengen von Sachbüchern geben Ratschläge, wie man zum Erfolg kommt, wie man erfolgreich dies und das macht. Über das Scheitern und den richtigen Umgang damit erfährt man in Ratgebern nichts. Es gibt, wenn Sie so wollen, keine Verliererkultur. Man kann mit dem Scheitern nicht umgehen und, das darf man auch nicht vergessen, abwärts bewegt man sich immer alleine. Es ist Privatsache. Nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied, ist auch konsequenterweise jeder seines Unglückes Schmied. Aber, und jetzt kommt das Interessante, das empfinden meist nur die Zuschauer des Misserfolgs, so nach dem Motto, er oder sie ist ja selber schuld. Die Betroffenen, Gescheiterten aber, neigen meist dazu, die Schuld bei den anderen zu suchen, sich selbst bei der Suche nach den Gründen auszuklammern. Die Übernahme von Verantwortung fehlt auf beiden Seiten.